Ey, was läuft? Ey, was geht ab? Ey, was läuft? Ey, was geht ab? Ich weiß genau, wovon ihr genug habt. Dieses sinnlose Leben, dieses sinnlose Pack ist das, was so richtig abfuckt. Das ist ja wohl Fuck. Wollen sie immer davon prahlen, wer in den Taschen genug hat, da kriegt man genug Halt. Man fragt sich, haben sie es immer noch nicht geschnallt? Wer braucht schon Arbeit, wird man eh nur reich, wenn man sein eigenes Ding dreht, kriminell an die Sache geht. Ihr versteht? Ihr versteht? Ihr versteht? Ihr versteht? Ihr versteht? Sonst ist man ohne Geld mit Armut besät. Also vergeht, was ihr vergehen könnt. Also baut die Scheiße, so kann man leben. Auf den Straßen erwartet euch ein Geldsegen. Keiner wird es euch geben. Auf den Straßen gibt es Geld eben. Was ihr braucht, nehmt euch eben. Keiner wird euch einfach so Geld geben. Nehmt es euch von denen, die es haben. Erwischt man dich, wird man dich anklagen. Also füll unbemerkt dein Guthaben. Ich kann die reichen Ottos auch nicht gern haben. Ich kann die reichen Ottos auch nicht gern haben. Ey, was läuft? Ey, was geht ab? Ey, was läuft? Ey, was geht ab? Ich weiß genau, wovon ihr genug habt. Dieses sinnlose Leben, dieses sinnlose Pack ist das, was so richtig abfuckt. Das ist ja wohl Fuck. Wollen sie immer davon prahlen, wer in den Taschen genug hat, da kriegt man genug Halt. Man fragt sich, haben sie es immer noch nicht geschnallt? Wer braucht schon Arbeit, wird man eh nur reich, wenn man sein eigenes Ding dreht, kriminell an die Sache geht. Ihr versteht? Ihr versteht? Ihr versteht? Sonst ist man ohne Geld mit Armut besät. Also vergeht, was ihr vergehen könnt. Also baut die Scheiße, so kann man leben. Auf den Straßen erwartet euch ein Geldsegen. Keiner wird es euch geben. Auf den Straßen gibt es Geld eben. Was ihr braucht, nehmt euch eben. Keiner wird euch einfach so Geld geben. Nehmt es euch von denen, die es haben. Erwischt man dich, wird man dich anklagen. Also füll unbemerkt dein Guthaben. Ich kann die reichen Ottos auch nicht gern haben. Ich kann die reichen Ottos auch nicht gern haben.